Keine Zeit für die Frauen. Denn ich muss arbeiten. Ja, ich muss arbeiten. Lass mich los, mein Schatz. Keine Zeit zum Vögeln, bin ich nicht bereit. Denn ich muss arbeiten. Ja, ich muss arbeiten. Hier ist der Lohn auch noch so schmal. Ich will arbeiten. Ja, ich will arbeiten. Nervt der Boss auch noch so sehr? Ist der Job auch noch so schwer? Ja, ich will arbeiten. Denn ich will arbeiten. Mit den Kollegen auf ein Bier. Ich muss arbeiten. Scheiße, ich muss morgen arbeiten. Tag für Tag stehen wir unserem Mann, doch an die große Kohle kommen wir nicht rein. Auch wenn wir arbeiten. Auch wenn wir arbeiten. Tag für Tag stehen wir unserem Mann, doch an die große Kohle kommen wir nicht rein. Auch wenn wir arbeiten. Auch wenn wir arbeiten, Tag für Tag.